guten Abend. Ich weiß, ihr wartet auf den nächsten Podcast, aber letzte Woche habe ich das verpeilt zeitlich. Da hat es einfach nicht mehr gepasst und diese Woche ist Kai krank. Das heißt, diese Woche fällt leider wieder aus, aber wir sind auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder für euch da. Habt ein bisschen Geduld mit uns und Kai und ich wünschen euch trotzdem einen schönen Start in die Woche und wir hören uns dann, ich hoffe, nächste Woche wieder bei Folge Nummer 16. Alles klar, das von meiner Seite aus. Wir hören uns. Ciao.